Über zum Teufel! Kabum, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kabum, Junge! Ich weiß, es ist lange her, aber was lange währt, ist endlich gut. Heute geht es um das Thema Spieleverfilmungen und Filmverspielungen. Das heißt, wir werden darüber reden, was für Spielefilme richtig mies waren, welche gar nicht mal schlecht waren und welche Filme zu Spielen umgewandelt wurden, die wiederum auch gut oder schlecht waren. Da ich das natürlich wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir diesmal zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal den Markus und einmal den Tobi. Hola. Hallo. Hervorragend. Um mit dem Thema gleich anzufangen, würde ich sagen, was sind für euch beiden die wohl schlimmsten Spieleverfilmungen, die ihr je gesehen habt? Dead or Alive. Ja, Dead or Alive ist ziemlich nah dran, aber meiner Meinung nach war es Postal. Oh ja, fuck. Beziehungsweise, es ist knapp zwischen Postal und Doom. Das ist sehr schwer zu entscheiden. Komm. Doom war geil. Fandest? Ja, echt? Doom war geil. Der war so dumm. Der war einfach nur dumm. Und die letzten paar Minuten dieses Films, die letzten 10 Minuten in der Ego-Perspektive, haben den kompletten Film wettgemacht. Der war richtig gut eigentlich. Aber einfach nur ein dummer Actionfilm. Ich meine, was hat Doom schon für eine Story? Ja, da hast du allerdings recht. Es ist... Okay, das ist ein Pluspunkt, weil Doom hat nicht eigentlich gute Story eigentlich. Aber es hat keine Story. Ja, es ist halt, pack deine Waffe und töte alles, ne? Richtig. Ja, und so war der Film doch eigentlich genauso. Ja, aber ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt. Es hätte ja, wie hast du es dir denn vorgestellt? Irgendwie, schwer zu sagen, ein bisschen... Nicht horrormäßiger, sondern einfach in Doom war es immer so, es spritzt überall Blut durch die Gegend. Ja, du hast deine zerfetzten Körperteile und was weiß ich was. Und so fand ich es im Film einfach nicht. Da kam mir das Splatter nicht so geil rüber, muss ich sagen. Also so finde ich jetzt. Ich fand ihn jetzt nicht so geil einfach. Ja, du musst aber immer darauf absehen, dass die Leute, die den Film machen, halt auf eine bestimmte Zielgruppe zugehen müssen und deswegen müssen sie halt ein paar Sachen rausnehmen. Aber die letzten paar Minuten in dieser Ego-Perspektive waren einfach nur großartig. Total, eigentlich richtig mies gemacht, aber wirklich gut im eigentlichen Sinne. Aber das hat das Spiel richtig wiedergegeben. Random irgendeinen Scheiß kaputt schießen und dann werden eine Kettensäge alles kaputt machen. Hervorragend. Wunderbar. Also ich hab meinen Spaß. Für mich einer der schlechtesten Videospielfilme, ich glaube, das weiß so gut wie jeder, der mich kennt, ist für mich Max Payne. Ja, da kann ich dir zustimmen. Also, ich fand ihn jetzt auch nicht so sonderlich geil. Es gibt schlimmere, muss ich sagen. Es gibt schlimmere, ja, aber der war furchtbar. Ja, ich hatte auch nicht so... Beziehungsweise, ich hatte eigentlich ziemlich Bock auf den Film, weil es vom Trailer her sah es ziemlich geil aufgemacht aus. Und dann bin ich aber von dem eigentlichen Film so unfassbar enttäuscht worden, dass... Aber wann war das bei einer Spieleverfilmung eigentlich nicht, das weißt du? Ja, das stimmt. Es gibt wenig wirklich sehr, sehr gute, ja, und einen Haufen Scheiße. Richtig. Gibt's wirklich einen guten? Also mir fällt spontan keiner ein, der wirklich gut war. Ah, bleiben wir noch bei den Schlechten, weil zu den Guten kommen wir ja noch. Es gibt ja nicht nur die Dinge, die wir gerade genannt haben, sondern es gibt wirklich, wirklich viele schlechte Filme. Gut, die Oberkategorie der schlechten Filme sind halt die Uwe Boll-Filme. Ja, Punkt. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu auch gar nicht sagen. Richtig, du hast den Kernpunkt dieser Filme schon genannt. Ja, es ist so, es sind wirklich die Uwe Boll-Filme, weil die haben, also... von der Story her so gut wie keine Ahnung, was es da überhaupt geht. Einfach nur furchtbare schauspielerische Leistungen. Ich meine, wo war das? Bei Dungeon Siege war Ray Liotta die Hälfte des Films besoffen. Kann ich verstehen. Ach, Scheiße. Der war die Hälfte des Films dicht, das kann ich verstehen. Der hat sein Zeug darunter gelabert und hat gesagt, my paycheck, please, thank you. Ist so. Furchtbar. Habt ihr einen von den Filmen überhaupt gesehen, die Uwe Boll gemacht hat, bis auf Postal? Nein, ich weigere mich. Postal, und dann habe ich immer darauf geachtet, dass es kein Uwe Boll ist. Ich habe mehrere gesehen. Ich habe Alone in the Dark gesehen. Der war echt scheiße. Ich habe Postal gesehen. Den fand ich gar nicht mal so beschissen, bis zu der Stelle, wo der Fettsack durchgedreht ist. Diejenigen, die den Film gesehen haben, werden die Szene kennen. Ja, aber Postal kann man ja auch nicht viel falsch machen. Aber wie kannst du einen Film über Postal versauen? Wie? Sei Uwe Boll, so funktioniert's. Ne? Ja, richtig. Katastrophe, der hat den so schlecht gemacht. Unglaublich. Ein Film über einen sinnlosen Typen, der einfach alles kaputt haut, weil ihm langweilig ist oder sowas. Und schon allein eine Story in diesen Film reinzubringen, ist totaler Bullshit. Naja, es ist halt Boll, was will ich sagen. Ja, der war okay, schon immer so. Blood Rain habe ich gesehen. Den ersten. Blood Rain 2, ich glaube. Ja, dem Zweiten Weltkriegsszenario ist das, glaube ich. Das ist bei Blood Rain 3. Den habe ich gesehen. Und die allgemeine Veralberung Blubberella, den habe ich auch gesehen. Ich habe mir den tatsächlich. Ja, der war voll. Das ist einfach nur die gleichen Szenen von Blood Rain 3 genommen. Ja. Und nur gegen eine richtig fette Tuss ausgetauscht. Ach du Scheiße. Und dann halt so nach dem Motto: Ja, es ist halt lustig, weil sie fett ist. Yay. Und auch noch die Story dann von Cinderella drin, oder wie? Nein, es ist im Prinzip der gleiche Film wie Blood Rain 3, nur mit noch beschisseneren Dialogen, weil ich glaube, alles, was die da gesagt haben, war einfach kein Skript da. Die haben sich einfach hingestellt und die Szenen, die sie hatten, ein bisschen umgemodelt und dann halt, ja, halt so gelassen. Also ich glaube, wenn, dann gehabt. Hat Uwe Boll das Skript diesmal selbst geschrieben dann. Ja, das könnte auch sein, ja. Das ist gut aus möglich, ja. Dann hast du auch doch bestimmt auch Far Cry gesehen, oder? Nein, Til Schweiger, da weigere ich mich. Exactly. Da weigere ich mich. Never. Til Schweiger, hör endlich auf. Geh zum Spezialisten, lass dein Lispeln beheben und dann lern Schauspielern und dann sehen wir weiter. Ja, der Typ, der dreht ja auch gerade irgendwie so ein bisschen durch, ne? Also... Wieso? Ich weiß nicht genau, was abgeht, aber auf Facebook postet er gerade ab und zu immer ganz tolle Sachen. So wie ich es mitgekriegt habe, so wie man es mir erzählt hat. Ich weiß nicht genau, wegen was er durchdreht, aber er dreht anscheinend gerade schon ein bisschen durch. Das würde ich erwarten, wenn du halt ein furchtbar schlechter Unter-Z-Schauspieler aus Deutschland bist. Well. Fuck that guy. Ja gut, da gibt es aber auch noch Filme, die einen richtig enttäuscht haben, wie zum Beispiel Resident Evil. Ja. Welchen von den ganzen Enttäuschungen meinst du? Alle, durch die Bank. Ich meine, mit jedem neuen Teil wurde die Enttäuschung nur größer. Ja, das stimmt. Wir hatten ja den ersten Resident Evil Film, der halbwegs an dem Spiel dran war, zumindest mit der Villa in den ersten 5 Minuten. Richtig. Mit dem Labor in den letzten 10 Minuten. Das war ja noch relativ okay. Da dachten wir sich, war ein relativ guter Anfang. Kann man noch ein bisschen mehr draus machen und dann kamen die Sequels und dann hast du es vergessen können. Ah ja, ab Teil 2 ging es irgendwie rasanten Berg ab. Teil 2 war unfreiwillig komisch. Richtig, und genau das hat den Film so unfassbar kacke gemacht auch irgendwie. Das hat so viel Stimmung kaputt gemacht, weil so an sich wäre der eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn diese ganze Comedy-Parts da nicht drin wären, weißt du? Es war so Forced-Comedy, so auf extrem lustig gemacht. So, richtig. Guck mal, wir sind lustig. Und diese richtig. Aber selbst dann wird sich's nicht an Resident Evil halten. Nee, auf keinen Fall. Nee, das hält sich nicht an Resident Evil. Resident Evil ist furchtbare Steuerung, seltsame Kameraausrichtungen, Zombies, die auch wirklich furchterregend aussehen. Und nicht Mila Jovovich, die halbnackt durch die Gegend rennt. Und nur sie ist so kompetent genug, um alles zu schaffen. Ich hasse die Filme, die sind so schlecht. Unglaublich. Aber nicht. Ja, was auch, man kann es im Prinzip eine Verfilmung nennen, ja. Was auch sehr enttäuschend war, weil er einfach nur dämlich war Final Fantasy Die Mächte in dir. Oh, und den Film habe ich gar keine Erinnerung mehr. Aber das war ja eigentlich keine Spieleverfilmung. Das war der Versuch, einen eigenständigen Film zu machen. Ja, Square Enix hat dann gesagt, okay, funktioniert nicht, wir können nur Spiele. Deswegen kam dann die wirkliche Spieleverfilmung. Ja, Advent Children, ne? kam dann danach. Ja, richtig. Die Mächte in dir ist sowas wie Indiana Jones 4. Den gibt's nicht. Oh, ich gebe keinen Indiana Jones 4. Hat's nie gegeben. Richtig. Was laberst du? Das ist ein Blödsinn. Richtig. Nein, das... Ja, sag. Um was ging es denn in die Mächte in dir nochmal? Ich habe keine Erinnerung mehr an den Film. Das ist niemand ewig her, dass ich den gesehen habe. Niemand kann es in dem Film ging. Niemand das war, kann es doch, wissen. Der einzige anständige Final Fantasy Fanatiker hier in der Gruppe kann es beantworten. Der Nicht-Shooter-Spieler wieder. Ja, richtig. Es ging im Endeffekt darum, dass sie versuchten, Pflanzen zu finden, um weiter überleben zu können. Und dann kamen diese komischen Geisterviecher, ach, die die Seele der Planeten sind. Diese orangenen Phantome, was das war, ne? Genau, die dann auch deine Seele mit aufschlucken. Ja, genau. Und dann sind sie am Ende von dem Film, glaube ich, irgendwie zur Gaia geflogen. Oder zu diesen Meteoriten oder was das war. Kann das sein? Ja, und dann haben sie dieses Obermonsterviech platt gemacht. Ja, und dann genau. War alles super tutti. Dann sind die orangen Viecher blau geworden. Ah ja, stimmt. Das weiß ich. Ja, doch, ja. Ich weiß nicht. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass der Hauptcharakter in der deutschen Stimme von Sandra Bullock synchronisiert wurde und das gab schon bei mir ein fettes Minuspunkt. Und der Film war einfach nur sehr strange. Die Story war seltsam, er sah hübsch aus, ja, aber das war's auch. Also zu dem Zeitpunkt damals. Zeitpunkt, ja. Wir haben ja damals immer diese ganzen Spiele gesehen, so von Final Fantasy, boah, die machen voll geile Zwischensequenzen. Ich hoffe, die machen da mal einen Film draus. Dann haben sie einen Film draus gemacht. Da ist das Studio pleite gegangen. Instant. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Es war halt ein Versuch, er ist fehlgeschlagen. Man hätte schon beim ersten Versuch, hätte man sich sagen sollen, macht einfach einen Film über Final Fantasy VII, was sie dann beim zweiten Mal gemacht haben. Und die Sache wäre erledigt gewesen. Hat wunderbar funktioniert, ja. Obwohl der Film anscheinend auch nicht sonderlich gut war. Das muss man zugeben. Er hatte seine Schwächen. Er hatte seine Schwächen. Ja, er war besser, aber er hatte seine Schwächen. Wenn wir schon so bei Animationsspieleverfilmungen sind, was haltet ihr denn von den Resident Evil Animationsdingern wie The Generation und der andere, wie er heißt? Die sind gar nicht mal so schlecht. Ja, ne, die sind gar nicht mal so schlecht. Also die, mit denen hatte ich auch meinen Spaß, muss ich sagen. Sie waren ganz okay. Also im Verhältnis zu den echten Resident Evil Filmen waren sie gut, aber sehenswert. Sagen wir es so. Die hat man sich tatsächlich ansehen. Gut, in die Generation gab es halt so gut wie keine Zombies. Es war halt irgendwie mehr Gelaber als alles andere, aber er war nicht schlecht. Ja, das war ja der Teil, wo in dem Flughafen noch gespielt ja, hat. Ja, ja, ne? Der war wirklich nicht übel, das muss man zugeben. Ja. Aber den zweiten, glaube ich, habe ich gar nicht gesehen. Ich kann dir auch gerade gar nicht sagen, wie er heißt. Ich muss da selber mal nachgucken. Wir sind immer gut vorbereitet, immer. Gut, dann gibt's ja auch noch, wenn ich hier gerade so nicht durch die Liste durchgehe, sondern in meiner Erinnerung. habt ihr Street Fighter gesehen jemals? Nein. Nicht? Nein. Habe ich mich geweigert. Also? Der Einzige, den ich gesehen habe. Der Film war totale Grütze, aber auf seine Art und Weise war er auch cool. Er hat schon irgendwie auch relativ die Charaktere drin gehabt, aber auch irgendwie nicht. Viel bizarrer finde ich, dass es von dem Spiel Street Fighter gibt es einen Film, der heißt Street Fighter, die entscheidende Schlacht. So. Aber von diesem Film gibt es auch wiederum ein Spiel. Moment. Ja. Okay. Dass du tatsächlich wie in Mortal Kombat mit diesen Figuren, die halt so reingescannt wurden, die Leute, die so reingescannt wurden, dass du mit denen fighten kannst. So ein Spiel gibt es tatsächlich. Bescheuert, aber gut. Apropos Mortal Kombat, habt ihr den gesehen? Den ersten zumindest? Ich habe einen Mortal Kombat gesehen, ja, aber das ist auch so ewig her, dass ich gar keine Erinnerung mehr an den habe. Ja, sie sind relativ vergessenswert, aber cooler Soundtrack. Ja. Was ist mit dir, Markus? Nee, der sagt mir sogar gar nichts. Ja, gut, bin ich halt echt wieder der Ältere hier von uns. Furchtbar. Ich hab den damals gesehen tatsächlich. Ich fand den nett. Mhm. Aber mehr auch nicht. Ich hatte am Anfang überhaupt keine Ahnung, was es überhaupt geht. Was ist Mortal Kombat? Was? Aber ich war halt jünger. Was? Hat einer von euch diesen Super Mario Bros. Film gesehen? Ja, als Kind habe ich ihn tatsächlich gesehen. Ja, echt? Ja, ich habe diesen Film gesehen. Und ich habe ihn als Kind, fand ich ihn schon seltsam. Ja. Weil er hatte irgendwie nichts mit Super Mario zu tun. Exakt. Und als Erwachsener ist er es recht beschissen. Weil er ist einfach nur, hä? Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann, zu Super Mario einen Film zu machen. Die Idee ist ja an sich gesagt interessant, könnte ja auch was draus werden. Nur was die da draus gemacht haben, ist, ich weiß es nicht. Also, Geldmacherei? Ja, das stimmt, ja. Exakt, ja. Ich glaube, das war der zweite und letzte Film, der offiziell von Nintendo war dann. Ja. Der andere war The Wizard, aber den gibt's hier leider so selten. Also ich glaube ganz fest dran, dass Nintendo einfach ein Verbot bekommen hat, jemals wieder einen Film zu machen. Das könnte sein, ja, das könnte sein. Das könnte tatsächlich sein. Sehe ich gerade hier, der erste Hitman-Film, Hitman, jeder stirbt allein, den habe ich damals gesehen. Oh, den habe ich auch gesehen, ja. Der war nett, auch wenn er mit dem Film, mit den Spielen null zu tun hatte. Ja. Der war nett. Hast du schon den neuen Hitman gesehen? Noch nicht. Auch noch aber, nicht, okay. Aber Markus hat ihn gesehen. Was sagst du dazu, Markus? Den Hitman-Film? Der neue. Ja, den neuen. Na, ja. Es war eine nette Abwandlung, sage ich jetzt mal, von Terminator. Wow, ernsthaft? Ja, also vor allem mit dem Ende, wo dann auf einmal ein 42 vom anderen 42 nacheinander ersetzt wird, also... Spoiler! 47. Ach, 47, 42, alles dasselbe. Wenn schon, denn schon, ja. Keine Continuity Errors hier. Ja, gut, ich habe den neuen nicht gesehen. Ich will mir den tatsächlich ansehen, weil der sah von Trailer ganz lustig aus. Er sah einfach nur nach einem dummen Film aus. Es sah nach Action-Geballer aus. Einfach Action irgendwie. Ist definitiv viel drin, nur du darfst nicht mittendrin auf die Idee kommen, ihn mit Terminator zu vergleichen. Okay. Okay. Also such nicht nach der Story in diesem Film und er wird dir gefallen. Okay. Oh, was ich hier gerade sehe. Eine der schlimmsten Verbrechen, die das deutsche Kino jemals, also das deutsche jemals verfilmt hat. Autobahnraser. Oh, nee, echt? Ja, davon gab es einen Film. Der war unglaublich schlecht. Unglaublich schlecht. Hast du den gesehen? Ja, habe ich tatsächlich. Kann es sein, dass das einfach nur ein Zusammenschnitt von Alarm für Cobra 11 war? Man könnte meinen, ja. Man könnte tatsächlich meinen. Also das war einfach nur unglaublich schlecht. Furchtbar. Ja gut, was haben wir hier noch? Ja gut, dafür kommen wir dann zu den Guten, das ist klar. Ich gehe halt wie immer eine Liste durch, weil wir sind immer vorbereitet, Leute. Wir machen das hier wir alles sind perfekt, immer das ist professionell hoch 10. Das ist professionell hoch 20. Habt ihr Wing Commander gesehen? Nein! Nicht! Du bist zu jung, das war klar. Aber Markus, du hast ihn gesehen. Ich erinnere mich dunkel, aber ich fand den jetzt nicht einen der Guten. Ich habe ihn gesehen, der war Katastrophe. Weil du gerade noch meintest, du kommst zu den Guten. Ja, ich komme später zu den Guten, aber Wing Commander war einer der katastrophalsten Filme, die je gemacht wurden. Das Schlimme ist, er ist von Chris Roberts, der Typ, der diese Spiele erfunden hat. Nee, echt jetzt? Ja, und er macht einen Film und versaut das komplette Universum. Hammer. Jeder kann mal einen Fehler machen. Das ist aber ein übler Fehler. Das ist bitter. Das ist schon bitter. Wing Commander damit beerdigt. Also, wow. In your face and down. Habt ihr... Okay, Need for Speed hat eine Verfilmung bekommen. Mit Aaron Paul. What the fuck? Okay, das wusste ich nicht. Habt ihr den gesehen? Alter, Need for Speed hat, glaube ich, mittlerweile 7 Teile. Nein, das, was du meinst, ist Fast and the Furious mit 7 Teilen. Fast and Furious, ja. Need for Speed gab es nur einen Teil. Ja, sehe ich hier gerade, von 2014. Oh, what the hell? Ah ja, klar, Fast and Furious, habe ich gerade verwechselt, ja, stimmt. Ah, fuck off. Ja, Fast and Furious. Fuck and the Furious, ja, genau. Exakt. Scheiße auf die. Der erste war noch nett. Der zweite war schon... Ich habe keinen einzigen gesehen. Ich habe den ersten gesehen und den zweiten. Der zweite war scheiße und hab dabei aufgehört. Tomb Raider müsst ihr gesehen haben. Natürlich. Angelina Jolie haut enges Outfit. Selbstverständlich. Angelina Jolie haut enges Outfit durch die Gegend hüpfen. Natürlich hat die jeden. Bis auf die Reize, die es halt für die männliche Bevölkerung generell und die primitiven Bedürfnisse hat, hat der Film nicht viel hergegeben. Er war Müll, ja, aber er... Er war nett anzusehen. Also, ich vergleiche den Film immer gerne, es ist genauso wie in DOA die Schlammcatch-Szene. Der Film ist Schrott, aber diese eine Szene ist ganz ansehnlich. Ja, der Ass-Counter, wie ihn mal jemand gemacht hat, der den Film gerebootet hat, bei also Nahaufnahmen von Viber Ärschen ist halt bei Dead or Alive der S-Counter explodiert. Oh, das war... Ja, Dead or Alive war Story. Aber Tomb Raider war eigentlich nicht schlecht. Tomb Raider 2 dagegen war pure Rotze. Ja, ich erinnere mich daran, dass der zweite echt nicht so toll war, aber der war... Ja, hatte einen Gastauftritt mit Til Schweiger. Hast du siehste? Wieder alles versaut. Ja, richtig, richtig. Furchtbar. Ja gut, Max Payne. Ich will Max Payne nicht so lang anreizen, weil ich mag... Er hat die Story komplett verhunzt. Er hat alles komplett umgedreht. Er hat den Bösewicht ausgetauscht. Die haben die Zeitlupe sehr strange erklärt. Ich hätte einfach gesagt, er hat bessere Reflexe. Fertig. Und nicht, er nimmt Drogen und ist dadurch super duper. Ich sehe ja gerade, dass das Max Payne ja von Mark Wahlberg gespielt worden ist. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, das war eine sehr. Wo ich dann habe ich. Also zu der Zeit habe ich ihn sehr stark verachtet. Der ist sehr stark verachtet. Holy shit. Verdient. Aber mittlerweile geht's. Er hat ja. Macht auch gute Sachen, muss man schon sagen. Aber da habe ich ihn echt sehr stark verachtet. Ja. Holy shit. Ja, ich weiß nicht, fallen euch noch Filme ein, die richtig mies waren? Ich guck gerade so durch eine Liste durch, was wir jetzt noch nicht hatten. Also einen miesen Film. Ja, ich glaube, bei den miesen sind wir jetzt langsam schon ein bisschen durch. Also, so sehe ich jetzt gerade eigentlich keinen mehr. Ja, da gibt's eigentlich, ja gut, es gibt halt, es gibt aber auch, viele Leute sagen ja auch, die wirklich... Scheiße sind, finden wir zum Beispiel gut, kann ja auch sein. Ja, natürlich, klar. Das ist alles Geschmackssache noch. Immer wieder so. Wieder, also. Ja, ich hatte bei vielen Filmen hatte ich tatsächlich meinen Spaß. Wie zum Beispiel Silent Hill. Ja, Silent Hill. Da stimme ich dir voll zu. Bei denen hatte ich wirklich Spaß. Hast du den zweiten auch schon gesehen? Nein. Nur eine Review von und die kam nicht gut an. Kam gar nicht. Ich muss persönlich sagen, mit erster und zweiter von Silent Hill bin ich begeistert. Wenn ich nur den ersten gucke, fand ich es jetzt gar nicht so toll. Ehrlich? Fand ich den zweiten gut? Also der, wie hieß der? Revelations. Jeder Scheiß hat Revelations im Titel. Ja, ich fand's halt, weil es die Story richtig schön abgerundet hat. Beim ersten bist du irgendwann einfach alleine stehen gelassen und das hat nicht cool. So das typische Silent Hill-Handy. Ja. Das Ende fand ich aber super. Das erste, du meinst das vom ersten Silent Hill, ne? Ja. Ja, das fand ich auch klasse. Hey, super. Und das Ding beim zweiten Silent Hill-Film ist halt, du hast da wirklich mega Spaß in dem Film, aber halt auch nur, wenn du die Spiele gezockt hast, finde ich jetzt persönlich, weil in dem zweiten Film, da ist so unfassbar vieles Fanservice mit drin, da hast du gar einfach wirklich Spaß in den Filmen. Gut, das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe ja die Spiele gespielt und habe keine Ahnung, wie das jemand sieht, der das noch nie gespielt hat. Und deswegen bin ich begeistert von dem zweiten eigentlich. Ja, richtig. Ja gut, dadurch, dass ich Silent Hill erst Jahre später nachgeholt habe, wohlgemerkt, ich habe jetzt alle. Also ich habe wirklich alle. Okay. Bin wirklich durch. Ja, Teil 2 und 3 sind die besten. Ja, mein absoluter Liebling ist Teil 2. Nicht Teil 3? Nee, Teil 2. Ich weiß tatsächlich nicht, was... Teil 2. Ja, tatsächlich wirklich Teil 2. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde den einfach von allen irgendwie von der Stimmung her auch am geilsten. Ja, das stimmt. Das war halt wirklich cool. Ja, wie gesagt, war halt... Also der erste war halt wirklich gut. Ich mochte das Ende von dem Ding. Der hatte ich halt einfach mal so richtig schön arschlochmäßig im Regen stehen lassen. Fand ich super. Fand ich echt gut. Ah, ich muss zwischendurch immer mein Mikrofon kurz leise machen, weil ich was trinken muss, weil ich ein bisschen erkältet bin. Aber ja, das Ende vom ersten Silent Hill, ich kann dir da nur zustimmen, ich fand's auch klasse. Viele haben damals darüber gemotzt, weil sie es aber auch nicht gerafft haben. Aber ich war begeistert. Ja. Ich fand's super, sie hat's halt dachte, sie hat's geschafft zu entkommen, aber pff, nein! Richtig. Fand ich gut. Hast du nicht. Ich fand's super, ich hatte meinen Spaß. Ja, dann Markus, was war der Film, wo du sagtest, der war für eine Spieleverfilmung gar nicht mal so scheiße? Für eine Spieleverfilmung gar nicht mal so scheiße. Silent Hill hast du schon genannt. Und ich muss eigentlich tatsächlich sagen, den Final Fantasy VII Film fand ich wirklich nicht schlecht. Und von den ganzen Spieleverfilmungen, die ich gesehen habe, einer der besten. Ja, doch, muss man schon sagen. Obwohl es ja nicht dieselbe Story erzählt, sondern tatsächlich die Story erweitert, was ich dann eigentlich nicht schlecht finde. Also, ja, doch, Advanced Children war schon ganz cool. Ja. Ja, doch, muss ich sagen. Was ist bei dir, Tobi? Also, ein Film, den ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so scheiße fand wie alle anderen, war tatsächlich Prince of Persia. Stimmt, der war wirklich gut. Ja, also ich hatte da wirklich meinen Spaß mit. Ich bin da wirklich positiv im Kino überrascht worden. Ich hätte nicht gedacht, dass der so gut wird. Das war also allerdings Prince of Persia war ich tatsächlich auch. Bin ich positiv überrascht worden, weil ich bin mit negativer Kritik rein. Richtig. Komplett negativer Einstellung, dass der so richtig scheiße sein soll. Und bin raus und dachte, hey, der war doch eigentlich gut. Ganz genau, was so eigentlich bei mir auch. Ich bin in den Film reingegangen und habe mir gedacht, oh Gott, jetzt schon wieder eine Spieleverfilmung und das wird bestimmt der größte Rotz. Und tatsächlich war er ziemlich geil, muss ich sagen. Also mir hat er gefallen. Ja, der hat mir auch gefallen. Aber liebe Filmemacher, einen Tipp, wenn ihr einen Bösewicht besetzt, dann nicht Ben Kingsley. Das ist zu offensichtlich. Allerdings. Selbst wenn du die Spiele nicht kennst, weißt du sagen, das ist Ben Kingsley. Ja. Auch sehr, Sie auch könnten ihm auch ein Schild umhängen. Ich bin der Böse. Ja, auch sehr lustig fand ich. Ja, sie ist die schönste Rose des Ostens und des Südens und was weiß ich. Und dann guckt die Alte dich an und so, Schild die? Okay. Nicht so gut. Ja, für mich die wirklich beste Spieleverfilmung, die ich gesehen habe, war Ace Attorney. Falls euch das nichts sagt. Ich weiß, welchen du meinst. Ja, Ace Attorney, der war super. Du kennst du Phoenix Wright? Ja. Davon gibt es eine Videospielverfilmung von Takashi Miike. Okay. Und der Film ist super. Der hält sich komplett ans erste Spiel und er ist herrlich. Er ist wirklich gut. Der greift es komplett auf mit diesen furchtbaren Frisuren, mit diesen offenen Tisch und Objection, mit all das ist großartig. Der okay. war wirklich, wirklich gut. Markus und ich haben ihn zusammen gesehen und ich hab tierisch abgefeiert, weil er halt wirklich das komplette erste Spiel eingegriffen hat. Mhm. Und ich fand den herrlich, der war richtig klasse. Ein Klassiker wird er. Für mich ja. Also ich finde den super. Hab absolut nichts dagegen, wenn sie sich nochmal dran wagen würden. Also ich fand den Film spitze. Wenn man mal zu einem relativ... Es ist im Prinzip schon eine Spieleverfilmung. Ja, Assassin's Creed Lineage. Habt ihr den gesehen? Nein, ich habe die Vorgeschichte von Teil 2 gesehen. Ich boykottiere alles, wo der Name Assassin's Creed drin ist. Ach komm, das war noch zu der Zeit... Nee, ohne Scheiß. Es war noch zu der Zeit, als Teil 2 noch nicht raus war und ich hieß, ja, wir machen da noch so einen CGI-Film dazu mit echten Schauspielern und über CGI-Hintergründen. Dachte mir, cool. Ich weiß, Assassin's Creed, das ist für mich einfach mittlerweile so ein unfassbar, teilweise schon lächerliches Thema, weil die Assassin's Creed-Teile einfach rausballern ohne Ende. Ich bin mir sicher, in den letzten 5 Minuten sind 3 Assassin's Creed erschienen. Aber, ne, weißt du, was ich meine? Es ist in den letzten Jahren einfach so inflationär geworden mit Assassin's Creed. Und egal, wo du hinguckst, hier Assassin's Creed und da Assassin's Creed und in 3 Monaten kommt schon wieder ein neues Assassin's Creed. Ich kann es nicht mehr hören. Und, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr haben sie gesagt, sie machen keins. Oh, okay. Wie kommt's? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich endlich mal eine Kreativpause. Aber das nächste ist schon bestätigt. War ja klar. Ja, war ja klar. Ich spiel diesmal in Ägypten. Als jetzige ist übrigens gar nicht mal schlecht. Also das neueste Syndicate ist gar nicht übel. Besser als Unity. Die ersten 10 Minuten von Syndicate ist besser als komplett Unity. Ja, Unity. Also nach dem zweiten gab es nur eins, das gut war, und das fand ich Black Flag. Black Flag war geil. Black Flag war wirklich geil. Aber es war halt. Es war kein Assassin's Creed. Ja eben, deswegen war es ja gut. Ja, viele sagen, dass Black Flag ein ziemlich geiles Ding ist, aber. Black Flag ist halt endlich ein gutes Piratenspiel gewesen seit Pirates. Ja, gut. Es war wirklich gut und ich hatte unglaublich viel Spaß damit. Ich habe es auf 100% gespielt und das ist bei mir selten, dass ich das mache. Okay, ja, krass. Ja, wie gesagt, Assassin's Creed Lineage erzählt halt ein bisschen die Vorgeschichte von Teil 2 über Ezios Vater. Ist ganz cool gemacht. Geht auch nicht lang. Ich glaube, so 15 Minuten kann man sich auch auf YouTube angucken. Aber es ist ziemlich cool gemacht. Okay. Fand ich persönlich gesagt gar nicht mal so scheiße. Wenn man mal zu den guten Filmen weiter übergeht. Es ist relativ schwierig. es gibt schon erstaunlich viele Verfilmungen von Spielen. Ja. Bei den meisten denkst du auch, das braucht keiner. Vorhin erwähnt, Autobahnraser, das braucht keiner. Ja, wozu? Richtig. Wozu daraus einen Film machen? Warum überhaupt auf die Idee kommen, einen Film daraus zu machen? Gut, bei Far Cry hätte es funktionieren können. Problem Nummer 1, Uwe Boll. Problem Nummer 2, Til Schweiger. Richtig. Nee, Far Cry hätte man wirklich um einiges besser machen können. Also, beziehungsweise, ich habe den Film ja selber nicht gesehen. Ich lasse mir nur von jedem sagen, dass der unfassbar beschissen sein muss. Ja, ich habe auch gehört, dass er unglaublich schlecht sein muss. Also für mich, wie gesagt, Til Schweiger, nein, never, fuck ja. off. Ja, fuck off. Muss nicht sein. Ja, was man sonst so an Sachen da ist, es ist halt schwierig zu sagen, was einem gefällt, das ist klar. Ja, natürlich. Ich meine, Geschmäcker sind halt schon eben verschieden. Ja, auch Filme, die zum Beispiel wir gut finden und andere Leute ziemlich mies finden. Ja. Kann ja auch sein. Wie zum Beispiel, kann man das als Spielverfilmung nennen? Schon. Dungeons and Dragons. Den habe ich mit dir damals gesehen, Markus. Den habe ich nie gesehen. Ich habe versucht, ihn aus meinem Kopf zu verdrängen. Also, keine Ahnung, was man da Film nennen will. Ich weiß auch nicht, was das mit Dungeons & Dragons zu tun hat. Es war ja nicht mal ein guter Fantasy-Film. Also selbst wenn du den Titel austauschst, war der Film nicht mal gut. Ja. Ich weiß auch nicht, was das mit D&D zu tun hatte, aber okay. Ich kann es dir in etwa erklären. Da hat sich irgendjemand, der gerne eine Rollenspielgruppe leitet, gedacht, hey, ich schreibe ein Drehbuch. Ja, naja, und dementsprechend hast du gesehen, warum er keine Mitspieler mehr hatte. Er wird auch nie wieder welche finden. Ja, es war ein sehr, sehr stranger Film mit Jeremy Irons. Als sehr, sehr, sehr stranger Typ in dem Film. Er war so selten. Er hatte so viele Plotlöcher, er war echt strange. Sehe ich gerade hier Dragon Age Dawn of the Seeker. Habe ich nicht gesehen, das war so ein Animationsfilm. Soll gar nicht mal so schlecht sein. Also ich habe den gesehen und ich fand ihn nicht schlecht. Um was geht's aber da? Du brauchst halt das Hintergrundwissen wieder vom Dragon Age Universum. Ja, sonst würde ich mir den nicht angucken, wenn ich nicht das Hintergrundwissen hätte. Sag das nicht, es gibt genug Leute, die kaufen sich den, weil hey cool, ein Spielefilm, ich will den sehen und dann leihen sie ihn mir, weil sie ihn nicht verstehen. Ja, stimmt, hast du aber recht. Was mir auch gerade einfällt, Dead Space, habt ihr die Filme gesehen, die beiden? Du meinst die Anime-Dinger da? Die animierten Dinger, ja. Ja, den ersten davon fand ich voll geil. Der erste war richtig geil, das stimmt. Den zweiten... Der war seltsam. Der hatte so komische Animationssprünge. Auf einmal war es richtig schlechtes CGI. Ja, ja, genau. Dann war es cool gezeichnet. Das war echt seltsam. Es sollte so aus verschiedenen Blickwinkeln die Story gemacht werden. Das war irgendwie strange. Aber daraus könnte man auch einen richtig geilen Horrorfilm machen eigentlich. Zu Dead Space war ja was geplant, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das immer noch geplant ist oder ob das in Eis gestampft worden ist mittlerweile, aber soweit ich weiß, wurde mal was geplant für eine Dead Space-Verfilmung. Ja, okay. Ja, vielleicht kommt's noch, man weiß es nicht. Was wahrscheinlich niemals kommen wird, und da bin ich mir sicher, bei dem Cast, Kanan Lynch. Oh ja, das habe ich gerade auch gesehen, als ich so ein bisschen auf viele Stücke geguckt habe. Kanan Lynch. Kanan Lynch ist. Ich mag die. Also den Teil 1 fand ich ganz cool damals. Teil 2 war eine Frechheit. Ja. 3,5 Stunden Spielzeit, ich war durch. What the fuck? Ja, das war echt mies. 60€ Spiel, fuck you. Also, Kanan Lynch hat eigentlich eine coole Prämisse mit diesen zwei Verbrechern, die halt so Raubüberfälle machen müssen. Es ist ganz cool gewesen. Die Idee davon könnte man wirklich gut verfilmen, aber das ist halt, wenn du dir das Casting von den Filmen anschaust, was sie da veranstaltet hatten, kompletter Fehlcast. Also Lynch, den den kompletten Psychopathen, ne? Ja. Der eine Halbglatze hat, hinten lange Haare, von Jamie Foxx spielen zu lassen, ist schon echt Misscast. Oh, echt jetzt? Ja, den wollten sie von Jamie Foxx spielen lassen. Ich so, wow. Ach du Scheiße. An sich, Kerl ist ein guter Schauspieler, das muss man wirklich sagen, aber das würde einfach. Das ist Fehlcast. Das ist Black Token Cast. Ja, richtig. Wir casten einen Schwarzen, weil, damit wir keine Randgruppe beleidigen oder sowas. Oh, was, Gott. Bekloppt. Gott sei Dank wird es anscheinend nicht kommen, ist anscheinend auf Ewigkeiten auf Eis gelegt, es ist in der Produktionshölle. Wenn wir Pech haben, wird es wahrscheinlich irgendwann mal released, der wird halbgar sein, wird schlecht sein, so wie erwartet. Na gut. Ja, kann man halt nichts anderes zu sagen, hoffentlich wird er niemals rauskommen. Ja, wollen wir es hoffen. Ah, Gott. Was? Jesus. Werbung, überall Werbung. Tja, das Internet. Markus, fällt dir noch ein guter ein? Markus? Hat irgendwie gerade der Push-to-Talk mich hingehauen. Ein guter, du machst es mir wirklich nicht leicht. Du weißt, dass ich von den meisten Spieleverfilmungen enttäuscht bin? Ja, deswegen sage ich ja. Weil ich zu hohe Erwartungen habe. Ich frage ja extra dich, weil du bist ja von uns dreien hier der größere Filmnerd. Das heißt, wenn ich mit dir einen richtig guten Film sehe und ich weiß, der hat mir richtig gut gefallen, und ich sage, der Film war awesome, und ich sage zu dir, wie fandest du den? Und du sagst, er war okay, weiß ich haargenau, er ist auf die gleiche Stufe wie ich mit awesome. Es ist wirklich so. Tja. Ich sag's so, ich hoffe, dass in der Zukunft vielleicht noch ein Film rauskommt, der mich überzeugt. Ja. Ja, dieses Jahr könnte es da vielleicht schon noch eine Überraschung geben. Ja, Überraschung, keine Ahnung. Also das, was ich bisher in Trailern gesehen habe, ist jetzt nicht so sonderlich überraschend. Also ich stecke viele Hoffnungen eigentlich wirklich in Warcraft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Schlimme finde ich an dem Film, der wird deswegen so gehypt von vielen jungen Spielern, weil sie es tatsächlich mit World of Warcraft verwechseln. Nein, das richtig. Es sind alle gehen davon aus, dass es World of Warcraft der Film ist, aber es ist richtig. Warcraft der Film. Ja, genau. Richtig. Es ist eigentlich die ersten zwei Bücher in einen Film gequetscht und dann richtig. Halt... Und hat mit World of Warcraft so nichts zu tun. Überhaupt nicht, nein. Also trailermäßig hat mich der Film überhaupt nicht weggehauen. Wir werden sehen, wie er sich hält. Vielleicht werde ich ihn mir sogar anschauen, aber mal gucken. Wir werden sehen, was passiert. Ja, nee, auf Warcraft, da bin ich schon irgendwie ein bisschen geil drauf, muss ich sagen. Ich hoffe, dass er mich nicht enttäuscht. Ja, richtig. Ja, gut. Wir werden sehen, was er daraus machen. Also ich bin tatsächlich ein bisschen... Also ich freue mich tatsächlich, auch wenn du es hast, Tobi, aber ich freue mich tatsächlich auf den Assassin's Creed-Film. Ja, echt. Ich bin gespannt, was sie draus machen werden. Also, man kann ja nur hoffen. Mehr kann man nicht machen. Richtig, man kann nur hoffen. Exakt. Man kann wirklich nur hoffen, dass es tatsächlich gut wird. Was ich hier gerade noch sehe, eine der besseren Verfilmungen... von euch beiden wahrscheinlich kein was sagen wird, ist Like a Dragon. Eine Nacht aus Blut und Feuer. Like a Dragon ist, kennt einer von euch die Yakuza-Spielreihe? Ja. Mehr oder weniger, ja. Davon gab es einen Film wieder von Takashi Miike. Ich mag den Kerl irgendwie. Und der hat tatsächlich damals den ersten Teil in einer leider halbgaren Version veröffentlicht. Also halbgaren Version veröffentlicht. Also hat das Spiel genommen, hat im Prinzip die Hauptelemente von dem Spiel relativ weggelassen, also den RPG-Part und den Kampf-Part gab es nur ein bisschen was davon, hat die Story halbwegs zusammengewürfelt und daraus dann einen Film gemacht. Er war nett, aber okay. Leider auch nichts Besonderes. Das muss man leider zugeben. Aber ja, er war immerhin besser als so manche andere. Ja, da fällt mir zum Beispiel gerade sogar noch tatsächlich was ein. Zumindest sage ich, es ist irgendwie eine Spielverfilmung. Wobei ich nicht wirklich behaupte, dass das ein Film dann auch wirklich wert war. Pixels. Puh. Das ist so das Zusammenschustern von allen alten Videospielen. Ja, aber warum nur alte? Das verstehe ich. Das ist so nach dem Motto, die Welt scheint an, also der Mainstream, die die Videospiele kennen, kennen anscheinend nur Pong, Donkey Kong und Pac-Man. Und GTA, aber nur San Andreas, weil das ist ja das Gewalttätige. Gott, was was anderes kennen die nicht. Gut, ursprünglich war ja dieses Pixels war ja ursprünglich mal so ein kleiner Independent-Film, wo halt so außerirdische Videospiel-Dinger runtergekommen sind und halt im Prinzip ein bisschen was kaputt gemacht haben. Das ja. war halt dieser Minifilm. Die Rechte daran hat sich dann das Studio von Adam Sandler gesichert und der hat dann so eine Scheiße daraus gemacht. Also ich habe nur eine Review von dem Film gesehen und ich dachte mir, was zum Teufel? Ja, ich war damals im Kino, das weiß ich noch. Du hast den Film im Kino gesehen? Ja, ja. Warum? Nachhinein kann ich es dir eigentlich gar nicht sagen, warum ich ins Kino gegangen bin, weil er war seltsam. Er war echt seltsam irgendwie. Also vom Trailer her habe ich mir echt gedacht, oh, das könnte eigentlich ganz nett werden. Es ist ein Adam Sandler Movie, ich bitte dich. Ich habe gesagt, er könnte ganz nett werden. Ja, Punkt. Also er war Bullshit. Soweit ich wirklich gesehen habe, war er pure Bullshit. Ja. Und er hat sich einfach nicht gelohnt. Nee, nicht so wirklich. Wenn man sich mal die Filme ansieht, die jetzt, also die halt angekündigt wurden und rauskommen, dann sind schon ein paar interessante Sachen dabei. Oh ja, beziehungsweise es ist noch nicht bestätigt, dass er wirklich verfilmt wird, aber wenn er verfilmt wird, ich habe eigentlich echt riesen Bock drauf, und zwar auf The Last of Us. The Last of Us wäre als Film so geil. Das Spiel war ja schon fantastisch, aber... Das Spiel war also richtig gut. Und dazu könnte man dann noch einen richtig, richtig genialen Film machen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja, The Last of Us hat Potenzial. Oh ja, was sagst du dazu, Markus? Naja, da ich die Prämisse hatte, The Last of Us ohne Update zu spielen, bin ich vom Spiel schon mal nicht so begeistert. Weil es einfach zu brutal schwer war ohne irgendein Update, kaum spielbar, weil sich die Viecher einfach teleportieren konnten durch Stein. Und im Verhältnis von 0,1 Millisekunde hinter dir standen, obwohl sie gerade noch vor dir zwei Wände entfernt waren, war ich nicht so begeistert. Die Story war vorhersehbar. Und wenn sie es mit dem Film ähnlich handhaben, dass er am Anfang recht verbuggt ist und die Story vorhersehbar, wird leider aus dem Film auch nichts Gutes werden. Film verbuggt, why not? Das wäre ein interessanter Film. Bugs. Bugs, oh yes. Wäre interessant. Ja, gut, oder Serious Sam. Yeah. Aber da gab es doch auch diese Spieleverfilmung zu Starship Troopers. Oh ja, stimmt ja. Ja, die Filmverspielung, sagen wir es mal so. Ja, genau, so rum. Es spielt zum Film, gab es da. Wo wir gerade bei Bugs waren. Schöne Überleitung. Aus der Hölle, wie ich es liebe. Ja, tatsächlich. Ja, wenn man sich das... Ja, es gab ja auch viele, viele, viele Filme, wo dann auch Spiele entstanden sind. Das von Starship Troopers war im Prinzip Finger auf die Maustaste und warten, bis es vorbei ist oder Munition ausgeht. Mehr war es nicht. Was Letzteres ich auch gerade passiert sehe, immer zuerst. Ja. Was ich auch gerade hier sehe in der Liste, was in Planung ist, mehr oder weniger, wäre God of War. God of War? God of War. Gott, tatsächlich. Ja. Krass. Gut, ja gut, könnte man sich auch gut vorstellen. Kratos, dass sie ihn total verhunzen und schlecht machen, ja? Das kann man sich wirklich gut vorstellen. Ja, das könnte sein, ja. Ja, das kann durchaus sein, ja. Wenn man sich so mal diese ganzen, wenn man mal von der Prämisse Film, also Videospielverfilmung wegkommt und mal zu Filmen kommt, aus denen Videospiele gemacht wurden, das ging meistens extrem schief. Boah, mir fällt gar kein Beispiel so richtig ein. Gar kein Beispiel? Ich habe hunderte Beispiele. Wie zum Beispiel das Matrix-Spiel. Also die beiden Matrix-Spiele. Enter the Matrix hieß es, glaube ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, von so Spiele, die auf Filmen basieren, halte ich mich meistens auch fern, weil es einfach nicht funktioniert meistens. Ja, bei den meisten funktioniert es tatsächlich. Hier bei Enter the Matrix, das haben Markus und ich damals durchgespielt. Einer Nacht. Er auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite. Und das Spiel war beschissen. Weißt du es noch, Markus? Ja, also ich muss aber sagen, The Path of Neo spiele ich heutzutage noch immer wieder gern. The Path of Neo war tatsächlich nicht schlecht, das stimmt. Das war keine sonderlich schlimme Lizenzgurke, aber es war nicht übel, das stimmt. Aber es gibt auch so kuriose Sachen, wie zum Beispiel das Spiel zum weißen Hai. Wo du der verschissene weiße Hai bist. Okay. Wo du halt Leute fressen musst. Warum auch immer. Ja, niemand weiß, wieso. Wer es braucht. Wer es braucht, richtig. Oder es gibt auch diese, es gibt auch die James Bond Spiele. Kennst du die? Von. Oh ja, die kenne ich sogar noch. Einen habe ich davon sogar gespielt auf der PS2 damals. Wie hieß er denn? Ich glaube Agent im Kreuzfeuer oder irgendwie so. Irgendwie sowas, ja. Nee, Nightfall hieß er, glaube ich. Ach, ich weiß es nicht mehr, das ist schon ewig her. Ja, Nightfall, das war noch eins der guten. Es gab ja damals das Ding für den N64, was alle für großartig halten, aber ich bis heute scheiße finde, dass es einfach ein schlechtes Spiel war. Gab's diese Dinge mit Daniel Craig, die halt auch totale miese Lizenzgurken waren. Einfach nur, es war Covershooter. Du hast dich irgendwo hingestellt in irgendeine Ecke und hast angefangen, alles platt zu ballern und fertig. Die Sache hat sich erledigt. Ja. War nicht sonderlich gut, war ziemlich vergessen. Gut, dann gab's halt noch die ganzen Spider-Man-Spiele, wovon mir tatsächlich eins relativ Spaß gemacht hat, also das Amazing Spider-Man, das hat mir Spaß gemacht. Das war gar nicht mal so schlecht. Mir fällt gerade ein grandioses Spiel ein, das auf dem Film basiert, und zwar Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Es basiert halt leider nicht auf einem Film, weil das ist eigentlich... Ja, aber es ist halt, du weißt, was ich meine damit. Ich weiß, was du meinst, ja, aber das ist halt wirklich, wirklich, wirklich ein gutes Spiel gewesen. Das ist der perfekte Indie-Teil. Was machen sie aus dem letzten? Aliens. Das passt nicht mal dazu. Das ist ja das Schlimme. Ja, aber das kommt in der Filmindustrie immer, wenn den Leuten nichts mehr einfällt. Ja. Aliens. Oder Zombies. Oder Nazis. Oder Nazi-Zombie-Aliens. Richtig. Nazi-Zombie-Aliens, tatsächlich. Ja. Gut, es gibt auch eine Spielreihe, die nicht sonderlich auf Film basiert, aber von der ich trotzdem begeistert war, und zwar die Batman-Reihe, die ganze Arkham-Story-Gedöns da. Ja, ja, großartig. Ja, ist ja im Prinzip New York Comic-Versoftung, kann ich sagen. Aber es ist gut gemacht, ich mag die Spiele, ich hatte meinen Spaß damit, ich finde die ziemlich gut. Ja. Aber es gibt halt wirklich auch viele Filme, aus denen wirklich schlechte Spiele hervorkamen, wie zum Beispiel prominentes Beispiel Rambo. Warum man... Warum man zum Geier aus Rambo einen Shooter macht, den du dich nicht mal selber bewegst, sondern einfach nur die Figur bewegt sich selbst und du ballerst einfach nur Shooter machen. Das war dieses Railgun-Ding, ne? Ja, ich habe bei Starship Troopers auch funktioniert. Ja, nur bei einen Starship... Knopf drücken zum Spielen. Ja, aber das Problem bei Rambo war, das war halt so ein Railgun-Shooter. Das heißt, du wurdest an der Linie lang geführt. Konntest halt so eine Taste drücken zum Decken, zum Ducken, Taste drücken zum Raufstehen, und dann musstest du halt immer alles kaputt. Das war, wie kann man aus dieser Idee auf die Idee kommen, sowas zu machen? Wie? Vor allem, keine Ahnung, 20 Jahre oder so nach dem Film. Wie kommt man auf so eine Idee? Nein, es ist doch John Rambo noch rausgekommen. Und aufgrund von John Rambo hat man es handelt nur von Teil 1, 2 und 3. Ja, aber durch den vierten Teil kommt man auf ersten Teil. Der vierte Teil ist ja auch schon ewig. Aber die Frage, die viel bessere Frage ist, wer winkt sowas durch? Jemand, der besoffen ist oder keinen Bock auf Uwe Boll hatte. Wer winkt sowas durch, dass man sich sagt, wir machen einfach einen Railgun-Shooter zu Rambo, und irgendeiner saß da in diesem Meeting und hat gesagt, geile Idee, mach mal. Wer? So, ich weiß nicht, Teufel. Vielleicht waren wirklich alle betrunken. Ohne Scheiß. Aber hat einer von euch jemals die The Chronicles of Riddick gezockt? Ja, die waren gut tatsächlich. Also Teil 1 zumindest. Teil 2 war nicht gut. Nein. Okay. Teil 2 war einfach nur... Ich habe es versucht zu gucken. Nein, zu spielen. Das war ja die Verspielung. Ja. Ja, genau. Aber wenn man die Filme schon in- und auswendig kann, dann hat man eigentlich keinen Bock mehr, das Spiel zu spielen. Oh, stimmt, ja, es gab ja noch diese Herr-der-Ringe-Dinge. Da erinnere ich mich auch noch dran. Schlacht um Mittelerde und so weiter, ne? Ja, die waren nicht schlecht, aber da gab es ja dieses Action-Prügler-Ding damals auf der PlayStation 2, was glaube ich zum zweiten Film war. Aber es gab zu allen großen Filmen, es gab zu Harry Potter, haben sie das auch gemacht. Haben sie auch Spiele rausgebracht. Ja, die Harry Potter-Dinger fingen gar nicht mal so schlecht an. Mhm. Und die letzten zwei Teile waren Covershooter. Warum auch immer. Okay. Es fing an mit, du bist durch das Schloss gelaufen, hast so Sachen gefunden, Sachen entdeckt, das war ganz cool zum Erforschen und so weiter. Aber die letzten zwei Teile waren halt Covershooter im Harry Potter-Universum. Das ist auch bitter. Es ist EA. Ja, EA destroys everything. Fuck. Das ist schlimm. Ja, was für absolut furchtbare Dinge es von den Dingern einfach nur gab. Also von Softung zu. Was mir auch einfällt, ist Avatar. Oh, das habe ich auch nicht gezockt. Nicht? Nee. Ich habe das gespielt. Du konntest dich, ab glaube ich der Hälfte des Spiels, konntest du dich entscheiden, ob du jetzt ein Avatar sein willst oder ein Mensch. Ich habe gesagt, fickt euch, ich bin die Mensch, ich hasse die niedergeballert, fertig. Unglaublich bescheuert. Okay. Brauchte auch niemand, aber es gab es halt. Warum auch immer. Zu manchen Sachen fragst du dich, wieso gibt es das? Zu Fight Club gibt es ein Kampfspiel. Ach, das muss auch nicht sein. Es gibt nämlich nur eine Regel über den Fight Club. Ja, niemand redet über den Fight Club. Aber zu fucking Fight Club. Naja, wer es braucht, hey. Ja, Cash Grab. Es ist nichts anderes als Cash Grab eigentlich. Anders kann ich mir auch nicht der Weiße Hai erklären. Hey, aber das ist auch so eine Idee, die mir nicht in den Kopf reingeht. Wie kommst du auf die Idee? Wir machen ein Spiel zu der Weiße Hai. Also, oh, das ist interessant. Wie wollt ihr das machen? So aus der Perspektive, so dass ihr den Hai jagt? Nein, wir wollen der Hai sein. Wie bitte? Das macht so keinen Sinn, hey. Wie bitte? Nochmal, wie bitte? Ja, wir wollen der Hai sein. Was? Warum? Ja, weil das wird sich verkaufen, glaub mir. Ja. Okay, hier habt ihr einen Haufen Geld, macht das mit, was ihr wollt. Anscheinend. Ein sehr teurer Hai-Simulator. Im Prinzip ja, aber du schwimmst halt tatsächlich rum und frisst halt Leute. Warum auch nicht? Ja, und dann gab's halt diese typischen Superhelden-Versoftungen. Wie gesagt, Spider-Man gab's halt ziemlich viele beschissene. Ein oder zwei gute gab's, dann gab's Torspiele, das Torspiel und die Iron Man-Spiele und die Transformers-Spiele. Gut, von Transformers halte ich eh nichts, aber gut. Aber wie kann man bei vielen Sachen, sind es einfach nur Cash-Grabs? Nein, natürlich. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich meine, du bist da und du sitzt in einem Raum in einem Meeting, ne? Du hast gerade, also das Studio, für das du zuständig bist, oder das Studio, oder ein Studio hat gerade den wohl geilsten Film ever rausgebracht. Ne? Ja. Und du entscheidest dich mit deiner Firma, wir kaufen uns die Lizenz dafür und machen daraus ein Spiel. Hört sich an sich ganz cool an, aber dann überlegst du dir, wie machen wir daraus am besten ein Spiel? Mach mal's schnell, sodass es am schnellsten auf den Markt kommt, damit wir noch ein bisschen Kohle raushauen, egal wie schlecht es ist. Oder machen wir es langsam und machen ein gutes draus. Viele haben halt ein schlechtes draus gemacht. Ja, leider. Ich meine, fällt auf Anhieb tatsächlich kein sonderlich gutes ein. Ich müsste jetzt auch länger überlegen, wenn ich ehrlich bin. Mir fällt tatsächlich kein sonderlich gutes Spiel ein, was von dem Film kam. Sonderlich. Gut, die Telltale-Dinger kann man nicht zählen. Naja, das ist. Ja, Telltale, die wollen ja irgendwas mit Marvel zusammen machen und DC auch, ne? Hab ich gelesen. Hab ich auch gelesen. Ja, die machen ja so Batman-Episodes, was ich ganz cool finde. Ja, das könnte geil werden. Ich mag Telltale, also auch das Game of Thrones-Ding, wenn du halt die Serie kennst, ist super. Absolut, ja, super. Ja. Ich muss auch noch die letzten zwei Episoden spielen von dem Game of Thrones Telltale. Aber es war geil, ja, doch. Ja, da gab es halt wirklich. Also, es ist halt wirklich schwer zu sagen, eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, Markus, fällt dir noch ein Spiel ein? Also ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung es funktioniert, aber Alien, da gab es ziemlich viel. In sowohl die positive stimmt. als auch negative Richtung. Ja, stimmt, ja. Stimmt, Alien Isolation. Grandios. Alien Isolation war super, ja. Alien Colonial Marines, total nope. schlecht. Ja, ultra schlecht, richtig schlecht. Ja. Aber... Alien vs. Predator, super im Multiplayer. Alien vs. Ja. Predator 2 ist richtig geil gewesen. Ja, aber hallo. Wobei die zwei Verfilmungen, wir haben auch wieder Verfilmungen, super, perfekt. Die Verfilmung Teil 1 war solide. Hätte man ein bisschen besser machen können, aber er war okay. Teil 2 war pure Scheiße. Weil er war viel zu dunkel. Du hast nichts gesehen von der Action, gar nichts. Und der Film war einfach nur Bullshit. Welche waren Teil 2 nochmal? Ich hab's schon vergessen. Ja, Alien vs. Predator 2. Das war, wo ja, wir dann in so einer Kleinstadt waren. Auf einmal ach, die der Aliens. Kleinstadt, genau. Das. Ah ja, okay. Was schon da keinen Sinn ergab. Aber gut, why not? Ja. Mit Teil 1 haben sie sich tatsächlich noch an die Comics gehalten, an das erste Videospiel, also halt lose. Was war cool gemacht. Das war echt gut. Auch das Ende fand ich ganz cool. Aber, ja... Es gibt tatsächlich, also was Versoftungen angeht, gibt es wenig gute Beispiele. Es ist so, ja. Es ist wirklich so. Also ich habe noch so ein Negativbeispiel für Film zu Spiel. Oh ja, sag. Bruce Lee. Da gab es tatsächlich für Nintendo gab es was, für den Game Boy. Und für die PlayStation Scheiße. 3, glaube ich. Das war dann nur so ein Rumlaufen und Button-Smash-Prügel. Stimmt, ach, du Scheiße, ja. Okay. Wie gesagt, man fragt sich echt, warum? Wieso? Warum tut ihr das? Kommt ihr um Geld Ideen? Zu machen. Meistens hat das den größten Grund. Geld. Ja, leider. Es ist echt schlimm. Ja gut, wir werden... Also ich hoffe ja, dass das in einiger Zeit hoffentlich mal wieder ein paar gute Sachen rauskommen. Was sich an sich an Spielen... zu Filmen und an Filmen zu spielen ist. Also es ist ja. relativ viel angekündigt. Die Filme zu Bioshock wurden ja leider eingestellt, ne? Gott, warum nur? Bioshock wäre so gut gewesen. Hätte geil werden so können, ja. Bioshock war super, hätte es auch wunderbar draus machen können, ohne Probleme. Ja. Einfach nur die Story von Dings nehmen, von Infinite und die Sache hat sich Bring us the girl and wipe away the debt. Nee, auf Bioshock hätte ich auch gehabt, ja. Gut, dann mal eine Frage an euch. Und zwar, welches Spiel würdet ihr gerne mal, wenn ihr die Chance hättet, es selbst zu machen, welches Spiel würdet ihr denn gern verfilmen? Puh. Ich glaube, ich wäre dabei mit Metal Gear Solid. Ja, da wäre ich glaube ich auch dabei. Doch, Metal Gear Solid hört sich doch gut an. Das würde echt komplex werden. Ja, das Ding ist, du musst ja dann großartig nicht mal mehr was verfilmen, weil das ist ja meistens schon mehr Film als Spiel. Ja, doch, ja. Aber ist eine gute Idee, ja. Was bei dir, Markus? Also ich glaube, meine Wahl würde tatsächlich auf Spellforce fallen. Spellforce würde ich tatsächlich gerne mal selbst irgendwie verfilmen. Aber den ersten, oder? Den ersten natürlich, nicht den zweiten. Oder den dritten, weil mit dem wollen sie jetzt wieder zurück zum ersten. Ja, ist der dritte angekündigt? Kommt da er was? Ist offiziell für dieses Jahr angekündigt. Oh, okay. Aber bisher noch nichts gemacht. Ja, wusste ich auch nichts von. Ja gut, hört sich cool an. Also wenn ich die Chance hätte, einen Film zu einem Videospiel zu machen... Dann, würde ich es tatsächlich machen, Disgaea. Oder Disgaea. Welches? Kennst du das, Tobi? Oh mein Gott, du möchtest einen Sardinenkrieg auf die Leinwand bannen? Ja. Das wäre der geilste Film ever. Nochmal, sag's nochmal, ich hab's gar nicht verstanden, du bist gerade irgendwie abgeschmiert ein bisschen. Disgaea. Ah, okay. Da gibt es, und zwar am besten Teil 4 direkt. Weil da gibt es in Teil 4 spielst du einen Vampir, der sich geschworen hat, niemals wieder Blut zu trinken, weil er es irgendjemandem versprochen hat. Dafür futtert er Sardinen. Und der zettelt damit einen Sardinenkrieg an. Und es ist so bekloppt. es ist halt ein rundenstrategisches Spiel, aber es ist so bekloppt, die Story ist so unglaublich witzig. Und das daraus ist Teil 3, den du meinst. Ach nee, stimmt, wie war das denn in Teil 4? In Teil 4 bist du einer der Unterwelt-Bosse, der kein Blut mehr trinken will, weil er glaubt, die Sardinen machen ihn stärker. Und ja, er verspricht den Pinnies, diesen Pinguinen, ihnen freie Sardinen für immer. Ja, genau. Und bis er dieses Versprechen eingehalten hat, kämpft er gegen die Obrigkeit. Ja, das ist, es wäre so bekloppt und ich würde Takeshi Miike dafür engagieren, mir diesen Film zu machen. Und würde sagen, mach daraus bitte einen Film. Ich glaube, er würde sogar ja sagen. Ah, das wäre wirklich cool. Ja gut, dann beenden wir das Ganze. Es war eine kleine, kurze Runde. Ich glaube, so kurz war es wieder auch nicht. Aber wie gesagt, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich danke meinen beiden Gästen dafür mit ihren wunderbaren Kommentaren, obwohl Markus sehr still war. Aber das ist normal. Markus ist immer still. Das ist bei mir. Naja, du weißt, wie kritisch ich bin. Ich weiß, und ich will jetzt nicht, dass deine Zuhörer irgendwann schreiend davonlaufen und sich denken, nicht der Meckerfritze schon wieder. Deswegen bist du auch der Nicht-Shooter-Spieler. Das ist alles nur Tarnung. Du weißt, dass ich jetzt auch Shooter spiele. Nur manchmal. Ich oute mich hier als Fallout 4-Spieler. Okay, okay, gut. Weil Call of Duty würde ich nicht als Shooter bezeichnen, sondern nur als einen Haufen Fallout Dreck. 4 und das sogar auf der Konsole. Also ich habe mir ein hohes Schwierigkeitsstadium ausgesucht. Okay, auf der Konsole, Shooter. Wenn du einen Shooter auf der Konsole spielst, dann bist du bei mir schon unten durch. Ich weiß, das ist so ein Ding, das raff ich nicht, wie man einen Ego-Shooter mit einem Controller spielen kann. Das macht mich wahnsinnig. Ich habe es mal probiert mit Killzone. Ja, vergiss es, ey. Ich bin durchgedreht. Ich habe 300 Stunden plus Destiny. Also frag nicht, wie es funktioniert. Es funktioniert. Wie gesagt, echt? Okay. Ja. Wie gesagt, ich danke euch vielmals, dass ihr hier wart. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Macht, was immer ihr wollt. Macht bloß nicht so viel davon. Wir hören uns beim nächsten Mal. Pum, Junge!